1. Safadja, Gedalja, Jukal und Pasha Horten die Wert, die Jeremiah Offentlichen das Gesamte Volk Richtet, Warren die Gottliche Botschaft Verken Diet. 2. Erklart im Namen des Herrn, das Jeder, der in der Stadt Bleiber, Dirch Krieg, Hunger oder Pest Sterben Word, Warren Jean, die zu den Chalden Ubeliefen, Leben retten konnten. 3. Jeremiah betonte unmissverständlich, dass die Stadt mit Sicherheit der Armee des Königs von Babel ausgeliefert und von eingenommen werden wird. 4. Daraufhin forderten die Führenden Beamten vom König die Hinrichtung Jeremias, die er durch sein Entmutigenden Reden die Moral der verbliebenen Soldaten und des Volks systematisch untergrabe. 5. König Zedekiah gab ihrem Drängen schließlich nach und erklärt, das sie mit im Tun konnten, was sie wollten, die er als König gegeneren willen machtlos sei. 6. Die Männer namen Jeremiah fest und ließen ihnen silen in die Schlammage Zistern des Prinzen Malkijah hinab, die sich im Hof der Wasch befanden kein Wasser mehr in Thielt. 7. Als Ebed-Melech, ein Äthiopier in Dienst des Palasts, das man Jeremiah in die Zistern geworfen hat, suchte den König auf, der sich Jeredem Benjamin Tor aufhielt. 8. Ebed-Melech verließ den Königlichen Palast umgehend, dem König persönlich über die ungerechte Behandlung und die gefährliche Lage des Propheten zu berichten. 9. Warf den Mannen vor, Bos gehandelt zu haben, die Jeremiah in der Zistern verhungen muss, weil es in der belagerten Stadt ohnehin kaum noch Brot gibt. 10. Daraufhin befahl der König dem Äthiopier, drei Männer mitzunehmen und Jeremiah unbesuglich aus der Zistern zu retten, bevor dieser dort elendig sterben wird. 11. Ebed-Melech holt daraufhin alt Stofflumpen aus einem Lagerraum unter der Schatzkammer des Palasts und ließ diesen seilen zu Jeremiah in die Tief hinab. 12. Wise Jeremiah an, die Lumpen als Polsterung unter sein Achseln zu legen, damit die Seil in beim Hoxihen nicht verletzten, woraufhin Jeremiah dies Anweisung befolgt. 13. So zogen sie Jeremiah mit den Seilen aus der Zistern herauf, woraufhin unter bewatching im Hof des Gefängnisses verblieb. 14. Später ließ König Zedekiah den Propheten Jeremiah zu einem geheimen Gespräch und den dritten Eingang des Tempels bringen und forderte ihn auf, die Wohl Wahrheit zu sagen. 15. Jeremiah entgegnet jedoch skeptisch, dass der König in vermutlich toten Word, falser die Wahrheit spreche, und ohnehin nicht auf seinen Rathoren Word. 16. Daraufhin schwor Zedekiah dem Propheten heimlich, dass in weder Toten noch jenen Mannen ausliefern Word, die nach seinem Leben trakteten. 17. Jeremiah erklärt dem König, dass und sein Familium Leben bleiben Worden und die Stadt nicht niedergebrannt Word, sofern sich den Offizieren des Königs von Babel ergib. 18. Soltier sich jedoch weigen, wer die Stadt den Chalden übergeben und zerstört werden, wo bei Orch der König selbst seine Gefangenen am nicht entkommen kann. 19. Zedekiah gesten daraufhin sein Furcht vor den Juden, die bereits zu den Feinden übergelaufen wären, die er misshandlungen und spot durch sie befürchtet. 20. Jeremiah versichert im jedoch, das dies nicht geschehen wird, wenn der Stimme des Herrn gehorcht, die dies sein Überleben und Wohlergehen sichern wird. 21. Gleichzeitig warnt in vor den Konsequenzen einer Weigerung und beschrieb die Vision, die der Herr im Besuglich des Schicksals des Palasts gesät hat. 22. A prophesied, dass die im Palast verbliebenen Frauen zu den babylonischen Offizieren geführt werden und debi klagen werden, dass Zedekiahs Ängste vertraut in Betrogen und im Stick gelassen hatten. 23. Al Frauen und kinder werden den Chaldean ausgeliefert, waren der König selbst gefangen genommen und die Stadt Jerusalem durch Führer vernichtet werden word. 24. Zedekiah weiß Jeremiah strengen. Niemandem von dem Inhalt eines Gesprächs zu berichten, die dies für den Propheten lebensgefährlich Folgen haben. Konnte. 25. Warnte ihn, dass die Beamten in Verhoren und mit dem Tod bedrohen werden, falls sie von der privaten Unterredung zwischen dem König und dem Propheten erführen. 26. Jeremiah sollte ihnen in diesem Fall lediglich sagen, dass den König darum gebeten habe, nicht in das Haus Jonathan zu rückkehren zu müssen, dort nicht zu sterben. 27. Als die Beamten Jeremiah tatsächlich befragten, antwortete ihnen genauso, wie der König es angeordnet hat, woraufhin sie ihn in Ruhe ließen, da keine weiteren Details bekannt wurden. 28. Infolgedessen blieb Jeremiah bis zu dem Tag, an dem Jerusalem schließlich von den Feinden eingenommen wird, im Hof der Wache in Haft.